Kapitel 8, Übung A30. Hören Sie zwei Dialoge. Über welche Geräte sprechen die Leute? Also, mit dieser Taste können Sie das Gerät ein- und ausschalten. Füllen Sie das Gerät zuerst mit frischem Wasser auf. Kann ich es auch mit Mineralwasser auffüllen? Oder mit Milch? Nein, das sollten Sie nie tun. Gießen Sie immer frisches, kaltes Wasser in den Wassertank. Nie etwas anderes. Die Wassermenge können Sie hier an der Seite ablesen. Sehen Sie hier. Ah ja. Danach müssen Sie den Filter mit dem Kaffee hier oben einsetzen. Hier unten kommt dann die Kanne hin. Sie müssen aufpassen, dass auf der Kanne immer der Deckel ist. Sonst läuft der Kaffee nicht durch. Drücken Sie dann diese rote Taste. So einfach ist das? Ja, so einfach ist das. Kommen Sie, ich erkläre Ihnen, wie die Maschine bedient wird. Es ist nicht schwer. Durch dieses Fenster können Sie die Wäsche in die Maschine geben. Machen Sie die Maschine immer voll. Das ist besser für die Umwelt. Ja. Aber werden die Sachen sauber, wenn die Maschine ganz voll ist? Aber natürlich. Das hier ist der Programmwähler. Damit können Sie die Programme auswählen. Und hier rechts können Sie die Waschtemperatur einstellen. Sie müssen den Schalter nur auf die gewünschte Temperatur stellen. Also, das mit der Temperatur verstehe ich ja. Aber was meinen Sie mit Waschprogramm? Nun, es gibt verschiedene Programme. Für weiße Wäsche, bunte Wäsche oder zum Beispiel Wolle. Wolle muss man sehr vorsichtig waschen. Ach so. Wenn Sie also das Waschprogramm und die Temperatur eingestellt haben, drücken Sie auf die Starttaste. Nach dem Waschen schaltet die Maschine automatisch aus. Dann können Sie die Wäsche aus der Trommel nehmen. Ist die Wäsche dann ganz trocken? Nein. Dazu brauchen Sie einen Wäschetrockner. Oh nein, nicht noch eine Maschine. Dann nehme ich nur diese hier.